den Vätern alter Zeiten geredet und verheißen hat, erfüllt ihr auch in Werk und in der Tat. Was Gott dem Abraham, als er zu ihm in seine Hütten kam, versprochen und geschworen ist, die Zeit erfüllet war, geschehen. Sein Same musste sich so sehr wie Sand an mir, und Stern am Firmament ausbreiten, Bösen von der Sache.